Selektives Hörverstehen. Teil 1. Beispiel. Hallo Michael, ich bin's, Christine. Ich bin gerade hier am Bahnhof angekommen. Ich nehme jetzt den Bus Nummer 3 und fahre sofort zur Universität. Das ist gar kein Problem. Wir sehen uns dann dort im Café. Du kannst mich auch auf dem Handy anrufen, alles klar? Bis später.